vergeblich die Hoffnung, es stelle sich durch mathematisierende Manipulationen ein reines musikalisches an sich her. Man meint, den Gesetzen von Natur zu folgen, während die Materialordnungen, die sich kosmisch gebärden, selber bereits das Produkt menschlicher Veranstaltungen allein schon durch die temperierte Stimmung und die Oktavgleichheit sind. Verblendet erhebt man ein von Menschen gemachtes zum Urphänomen und betet es an, der authentische Fall des Fetischismus. Die Gesinnung, die darin sich austobt, hat bei aller Reinheit des Willens etwas Infantiles. Es ist die Passion der Lehre, vielleicht das bedenklichste Symptom des Alterns. Schulmäßig wird nach ausgedachten und entfremdeten Regeln verfahren, bar der Spannung zum Subjekt, ohne die es Kunst so wenig gibt wie Wahrheit. So gewiss die neue Musik, Musiksprache und musikalisches Material zur vollen Kongruenz bringen muss, so wenig ist diese Kongruenz doch darin zu suchen, dass man die musikalische Sprache einfach ausmerzt und den entqualifizierten Rest sich selbst überlässt oder, anstatt ihn zu durchdringen, ihn mit bloßen Ordnungsschemata überspinnt. Man wird an jene Volksetymologie gemahnt, welche radikal mit razzikal übersetzt. Künstlerische Konsequenz, das Einlösen von Verpflichtungen, ohne dass freilich kein ästhetischer Ernst gedacht werden kann, ist nicht da um seiner selbst willen, sondern um darzustellen, was man früher die künstlerische Idee nannte und was man in der Musik vielleicht besser das Komponierte nennen könnte. In dieser Musik aber gibt es kein Komponiertes mehr. Sie regrediert auf die Sphäre des vormusikalischen, vorkünstlerischen Tones. Manche ihrer Adepten versuchen es denn auch folgerichtig mit der Musik konkret oder mit der elektronischen Tonerzeugung. Nicht zu fürchten ist der Einwand, solche Kritik bliebe willkürlich bei Schönberg stehen, käme über ihn, Berg und Webern nicht hinaus und diente am Ende der Reaktion. Auch im Umkreis der neuen Musik wird das Aussprechen von Erkenntnissen sabotiert mit dem Hinweis darauf, sie kämen irgendwelchen Gegnern zugute. Insgeheim ähnelt dies Argument der in totalitären Staatswesen ausgeübten Denkkontrolle. Gefährlich sind nicht Einsichten, die Feinde ausspielen könnten, sondern die blinde Apologie, die das Fragwürdige verstärkt und damit wahrhaft den Feinden Recht gibt. Die Formel von der Rückkehr zu den 20er Jahren nach der lästigen Unterbrechung durch Dritte Reich ist fraglos grotesk. Von Rückkehr könnte man ohnehin nur sprechen, wenn es unterdessen weitergegangen wäre. Aber dies Weitergehen war selber wesentlich ein Zurückgehen. Und musikalisch ward vor 30 Jahren unendlich viel an Aufgaben vermacht, die uneingelöst blieben. Andererseits sind die Gesteinsveränderungen, die seitdem sich zutrugen, von solcher Art, dass keiner ihnen sich entziehen konnte, möchte er auch noch so eifrig auf die Suche nach einer Zeit sich begeben, die sich bereits krisenhaft vorkam und doch paradiesisch war, verglichen mit dem, was folgte. Dass aber die Kritik jene jüngsten Gebilde losgelassener Rationalität nicht verstünde, kann ihr deshalb nicht vorgeworfen werden, weil sie dem eigenen Programm nach nicht verstanden, nur bewiesen werden wollen. Solche Musik klingt, als wäre ihr Ursprung einzig noch die Angst, eine Note zu schreiben, auf welche der nächste Schulgenosse sich stürzen, an der er einen Rest bemängeln könnte. Musikalische Logik wird zu ihrer Karikatur, die freilich in jener selbst schon angelegt ist, einem starren Bann, und er lässt alles andere verkümmern. Resigniert merkt der Zuhörer beim ersten Takt, dass er einer Höllenmaschine überantwortet ist, die gnadenlos abläuft, bis das Schicksal sich erfüllt hat und er aufatmen darf.